Die Güte, die unsere Gesellschaft gegenüber Arbeitslosen zeigt, ist keine echte Güte. Sie ist vielmehr ein Akt, den man für notwendig hält, damit das Elend der anderen für die Mehrheit nicht zu belastend wird. Es existiert keine geteilte Vorstellung von Großzügigkeit den Armen gegenüber. Stattdessen gibt es eine Verwaltung, die austariert, wie sehr Menschen leiden können, bevor es lästig wird. Das System der sozialen Arbeit ist dazu da, den Status quo zu zementieren. Die Macht der Helfenden über die anderen. Genau wie Gefängnisse oder Psychiatrien ist soziale Arbeit ein Instrument, das normal von nicht normal trennt. Der Name Bildungs- und Teilhabepaket für ein Gesetz, das Geld zur Verfügung stellt, damit arme Kinder in Sportvereine, Zeichenkurse, zum Schulmittagessen, auf Klassenfahrten oder zur Nachhilfe gehen können, ist bezeichnend für den Blick, den die Wohlhabenden auf die Armen haben.